Seemann, lass das träumen. Denk nicht an zu Haus. Seemann, Wind und Wellen rufen dich hinaus. Deine Heimat ist das Meer, deine Freunde sind die Sterne über Rio und Shanghai. Über Bali und Hawaii. Deine Liebe ist ein Schiff, deine Sehnsucht ist die Ferne. Und nur ihnen bleibst du treu, ein Leben lang. Seemann, lass das träumen. Denk nicht an zu Haus. Seemann, Wind und Wellen rufen hinaus. Meine Heimat ist das Meer, meine Freunde sind die Sterne über Rio und Shanghai, über Bali und Hawaii.